Lord, visit us again, visit us again. Herr, begegne uns, oh Herr. Come, Holy Spirit, come, Holy Spirit. Komm, Heiliger Geist, oh komm, Heiliger Geist. We long for your presence, come, oh Lord. Wir sehnen uns nach deiner Gegenwart, komm, oh Herr. Does that sound familiar? Tönt das familiär, bekannt? People who know me, they know that I'm a passionate preacher of the New Covenant. Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich ein leidenschaftlicher Lehrer vom Neuen Bund bin. Here's the question that we're going to answer today. Und hier ist die Frage, die wir heute beantworten werden. How does the presence of God work in the New Covenant? Wie funktioniert die Gegenwart Gottes im Neuen Bund? Because in the Old Covenant, we always see that God visited his people. Weil im Alten Bund sehen wir, dass Gott seinen Leuten begegnet ist. Many people have the same weird idea. Und wisst ihr, viele Leute haben diese gleiche merkwürdige Idee und sie gehen am Sonntag in den Gottesdienst. And then they cry out. Und dann schreien sie aus, haben diesen Herzensschrei. We want visitation. Komm her, wir wollen diese Begegnung mit dir. Now, for 3 weeks my wife has not been home. Seit 3 Wochen ist meine Frau nicht zu Hause. Am I looking forward for her to come back home? Sehne ich mich danach, dass sie wieder nach Hause kommt? Ja. That's like visitation. Und das ist wie eine Begegnung. No, it's much better than visitation. Aber wisst ihr, was viel besser ist als eine einfache Begegnung? Habitation. In eine Wohnung. If she visits me, wenn sie mir begegnet oder mich besucht, dann kommt sie und geht sie. But if she inhabits this place, aber wenn sie hier wohnt, when I lay down at night in bed, she's there. Dann, wenn ich mich schlafen lege, ist sie da. I wake up in the morning, she's there. Und wenn ich am Morgen aufwache, ist sie auch da. Kiss her whenever I want to, because she's always here. Und ich kann ihr einen Kuss geben, wann immer ich will. Why would you want visitation if you can have habitation? Wieso würde man nur eine Begegnung haben wollen, wenn man ein Innewohnen haben kann? New Covenant, everything changed, even the experienced presence of God. Im Neuen Bund hat sich alles verändert, sogar die Erfahrung der Gegenwart Gottes. Suddenly the temple is not a place where we go anymore, where God visits us. Und auf einmal ist der Tempel nicht mehr ein Ort, wo wir hingehen und Gott begegnen. Suddenly we are the temple that God now inhabits. Auf einmal sind wir der Tempel, in dem Gott innewohnen möchte. What happens if we would actually believe that? Und was würde wohl passieren, wenn man das wirklich glauben würde? Can you imagine if the children of God really dare to believe? Könnt ihr euch vorstellen, was passieren würde, wenn die Kinder Gottes wirklich wagen würden zu glauben? That the presence of God is what inhabits them. Dass die Gegenwart Gottes etwas ist, was in ihnen wohnt. How much the experience of it manifests depends on them. Und wie viel diese Erfahrung sich manifestiert, kommt auf sie drauf an. Also im Alten Bund kommt es auf Gott an, der seinen Leuten begegnet. While in the New Covenant it depends on the people, how much they believe that the habitation of God is here. Aber im Neuen Bund, da kommt es auf die Leute drauf an, wie fest sie glauben, dass diese Gegenwart Gottes in ihnen ist. Und was passiert dann? I believe in habitation, which is the presence of God in the New Covenant. Wenn ich in dieses Innewohnen glaube, das heißt die Gegenwart Gottes in mir drin, and actually release the presence anytime I want, at any place. Dann kann ich die Gegenwart Gottes, die in mir ist, freisetzen, überall wo ich will, an jedem Ort. Und was passiert dann? When I get the news, there is sickness. Wenn ich diese Nachricht kriege, dass da Krankheit ist, bring God into the situation. Dann muss ich nicht Gott in die Situation hineinbringen, already here. Weil Gott ist ja schon da. So by faith I need to activate the presence of God that's already. Also im Glauben muss ich diese Gegenwart Gottes aktivieren, die schon da ist. Then that presence is going to manifest itself and the sickness has to go. Und dann wird sich diese Gegenwart manifestieren und die Krankheit muss gehen. So we will always experience as much of the presence of God as we actually believe. Und deshalb werden wir immer so viel von der Gegenwart Gottes erfahren, erleben, wie wir glauben. I will tell you a story that's beautiful, but it made me sad. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die zwar wunderschön ist, aber mich traurig machte. I was preaching at a women's conference in Guyana. Oh. Vor ein paar Jahren habe ich an einer Konferenz für Frauen in Guyana gepredigt. Und es war am Ende der Konferenz. Und das Letzte, was Gott mir gesagt hat, war, dass er eine Frau von ganz schlimmen Allergien heilen und befreien möchte. Und der Herr hat mir Allergien gezeigt, von denen ich nicht mal wusste, dass sie existieren. Und ich erinnere mich, ein Teil des Wortes ging um Folgendes. Du hast schon sehr viele Jahre gelitten und die Ärzte haben gesagt, dass da nichts ist, was sie tun können. Die Konferenz war etwa um 1 Uhr zu Ende. My cell phone was turned off and in my pocket. Und mein Handy war ausgeschaltet und in meiner Tasche. There were so many people afterwards who wanted to talk to me. Und es waren so viele Leute, die noch mit mir reden wollten. Wanted me to pray for them. Und sie wollten, dass ich für sie bete. Also als ich dann nach Hause kam, da war es ungefähr 3:30. I turned on my phone. Und ich habe mein Handy angeschaltet. Und da waren viele Nachrichten. One of them was for the grandson of this lady. Und eine von diesen Nachrichten war vom Großkind von dieser Frau. You describe my grandma. Und er hat gesagt, Reinhard, du hast meine Großmutter beschrieben. Und sie hätte eigentlich an dieser Konferenz sein sollen, aber es ging ihr so nicht gut, dass sie zu Hause blieb. If I take her there quickly, would you pray for her? Und wenn ich sie schnell dorthin bringe, kannst du für sie beten? Later. Aber als ich dann die Nachricht gelesen habe, da war es ja schon 2,5 Stunden später. Another message was from the daughter of the same woman. Und eine andere Nachricht kam von der Tochter von dieser Frau. Und sie sagte, Reinhard, Reinhard, you described my grandmother. Du hast meine Mutter beschrieben. Oh, can you pray for her? Kannst du für sie beten? So I called, I don't remember, I think I called the grandson. Und ich glaube, ich habe ihr Großkind angerufen und ich habe gesagt, hör zu. Tell her to come to my house. Sag ihr einfach, dass sie zu mir kommen soll, mich besuchen soll und ich werde für sie beten. So this woman entered my house. Und die Frau, die kam da in meine Wohnung. Remember, about 70 years old. Und ich erinnere mich, sie war ungefähr 70 Jahre alt. A fragile woman. Und sie war so eine zerbrechliche Frau. Und sie konnte nur 3 Dinge essen. For the last 50 years. Für die letzten 50 Jahre. Suffering from allergies that I've never heard of for 50 years. Hat sie gelitten von Allergien, von denen ich noch nie gehört habe, für 50 Jahre. The doctor said there's nothing they can do. Und die Ärzte haben gesagt, da gibt es nichts, was sie tun können. Yeah. So we prayed for her. Und wir haben für sie gebetet. I said, und ich habe gesagt, home and eat whatever you can. Geh nach Hause und iss, was auch immer du willst. A week later she sent me a 7-minute audio. Eine Woche später hat sie mir ein Audio geschickt von 7 Minuten. No, I'm in São Paulo and this big like buffet restaurant. I'm eating everything. Reinhard, ich bin in São Paulo in einem Restaurant, das mit Buffet ist und ich esse alles. I was so happy and I was so sad. Und ich war so glücklich und gleichzeitig so traurig. I was happy that she could finally heal. Weil ich war so glücklich, dass sie jetzt gesund war. I was sad because of the lie that she believed she had to live 50 years with this sickness. Aber was mich so traurig machte, war, dass sie wegen dieser Lüge für 50 Jahre mit dieser Krankheit leben musste. That made me sad. Und das hat mich sehr traurig gemacht. Exact same thing with the presence of God. Und das ist genau das gleiche mit dieser Gegenwart Gottes. Because we live in this lie that the presence of God is something we visit us, we never experience it. Weil wir glauben diese Lüge, dass die Gegenwart Gottes nur eine Begegnung ist, nicht etwas, das in uns wohnt. We believe in this lie that the presence of God is something that comes from time to time. We only experience it from time to time. Und weil wir diese Lüge glauben, dass die Gegenwart Gottes ist, wo nur ab und zu hier ist, erleben wir es auch nur ab und zu. Well, what would be if our hearts would truly believe? Aber was würde passieren, wenn unsere Herzen wirklich glauben würden, presence of God inhabits us. Dass die Gegenwart Gottes in uns wohnt? You know what could be? Wisst ihr, was passieren würde? You can walk in the most horrible place with the most horrible atmosphere and the sick will be healed. Ihr könntet an den schrecklichsten Ort gehen mit der schlimmsten Atmosphäre und die Leute würden einfach geheilt werden. Ihr könnt Daniel fragen. We've preached in some places that were so religious we wanted to run out and run. Wir haben an Orten gepredigt, die so religiös waren, wir wollten einfach rausgehen und nach Hause gehen. Und das ist wirklich wahr. I walked into places so full of unbelief. Ich ging da an Orte, die so voller Unglaube waren. Und ich war an Orten, wo ich gedacht habe, was mache ich bloß hier? Ich will da nicht draufgehen und predigen oder lehren. You know what I did? So, wisst ihr, was ich getan habe? Ihr könnt Daniel fragen. I never asked for God to come. Ich habe nie Gott gebeten, dass er kommt. Ich habe Folgendes gesagt. Sollen wir diese Atmosphäre verändern? Ist nicht das, was ich gesagt habe? Wir werden diese Atmosphäre verändern. Und ich gehe da rein. Und ich setze diese Gegenwart Gottes in mir frei. Und Zeichen und Wunder und Heilungen passieren. Und ich werde jetzt gerade jeden religiösen Dämon ins Gesicht schlagen. Weil ich glaube so fest daran, so intensiv daran, dass die Gegenwart Gottes in uns wohnt. The strongest moments that I've actually felt and experienced the manifest presence of God. Und einer der Momente, in denen ich diese Gegenwart Gottes am meisten erlebt und verspürt habe, was when I married my wife. War als ich heiratete. In my wedding night, I had sex with her. Und wir in der Hochzeitsnacht Sex zusammen hatten. Oh, I tell you, I just felt Jesus smile at me and say, hey, I'm so glad you enjoyed. Und ich habe einfach gespürt, wie Jesus mich anlächelte und sagte, es ist schön, wie du das genießt. Und ich habe es Debbie gesagt. Ich habe ihr gesagt, wow, ich liebe diese Gegenwart Gottes. Und ich habe ihr auch gesagt, dass es schön mit dir war. Hör zu. The presence of God is in you. It's not gonna leave you when you take a shower or sleep with your wife or your husband. Die Gegenwart Gottes ist in dir und sie wird dich nicht verlassen, auch wenn du eine Dusche nimmst oder mit deinem Ehemann, Ehefrau Sex hast. It's in us. Es ist in uns. We can release it whenever we want. Und wir können diese Gegenwart freisetzen, wann immer wir wollen. We can walk into any place and say, hey, since the presence is here, let's make sure it's manifest. Wir können an jeglichen Ort gehen und sagen, hey, da die Gegenwart Gottes ja in mir ist, kann ich sie freisetzen. Don't ask him anymore to... Und frage nicht mehr, dass er kommen soll. He doesn't visit. Weil er begegnet uns nicht einfach, sondern er möchte in uns wohnen. See you next time. Wir sehen uns das nächste Mal.